Kaffee und Fred. Guten Abend, Dortmund. Hallo, hallo, hallo, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ja, was herzlich für ein willkommen. Vertrauen. Was für ein Vertrauen. Herzlich willkommen zur offiziellen Eröffnung des Kirchentages. Mein Name ist Margot Käßmann und hier ist Hans Leindecker. Guten Abend. Leindecker ist die Amateurversion von Zuchtbulle. Und wäre ja auch nicht schön, wenn der Präsident des Kirchentages Zuchtbulle hieße. Wobei, immer neuem aufgeschlossen, unsere evangelische Kirche, die letzte gesellschaftliche Instanz, die außer diesem Abend für Sie heute hier im Flettspitzel in Dortmund eine funktionierende Doppelspitze hat. Und die Grünen? Nein, die wollen jetzt Kanzler werden, Kanzlerin. Robert Habeck will Kanzlerin werden sollen, müssen. Okay. Wenn Sie sich fragen, wer ist dieser Mann, oder das vielleicht auch schon wissen, es ist natürlich Friedrich Küppersbusch! Guten Abend! Danke. Und das hier ist natürlich kein geringelterer als geringelt Herrendutt, verstehst du? Lukas Heinzer, meine sehr verehrten Damen. Lukas Heinzer! Wir haben den ersten Teil dieses Abends unter die Überschrift gestellt: Video killed the radio star. Wobei besser gewesen wäre: Video killed the Politik. Video killed the radio star war, glaube ich, der erste Titel, der bei MTV vor genau, ich weiß nicht wie viele Jahren gesendet wurde. Richtig. Von wem? Video killed the Politik. Von wem? Von MTV? Ja, aber Intravet? Von den Künstlern, die das aufgenommen haben. Halt mir nie auf. Richtig. Und daran denken in diesen Tagen sicherlich auch Hans-Christian Strache und die FPÖ. Wenn Sie wirklich die Zeitung vorher übernehmen, wenn es wirklich vorher, in dieser Wahlperiode, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen, das ist ja auch nicht selber. Ja, das meine ich. Aber weil, dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht. Sensationelle Idee, die Kronenzeitung extra zu verkaufen, damit sie positiv über die FPÖ schreibt. Hätte man das nicht billiger haben können, also und dafür nicht nach Ibiza fliegen müssen? Mein persönliches Highlight ist die Stelle in dem 6-Stunden-Material, also nicht in den Zusammenschnitten, die wir bisher kennen, die veröffentlicht wurden, wo Hans-Christian Strache Zweifel befallen und er zu Gudenus, seinem Co., in dieser Veranstaltung raunt: Du, für eine Oligarchennichte hat die ganz schön schmutzige Zehen. Ich weiß nicht, was bei Strache sonst so auf den Tisch kommt, aber da offenbart er uns Kenntnisse, die es mich ihm fast hätten gönnen lassen, dass er die ganze Sause auffliegen lässt. Hat er aber nicht. Nee, hat er nicht. Er hat einfach weitergemacht. Was meinst du, warum ist das Video jetzt rausgekommen? Ja, es gibt ja viele Mutmaßungen von Jan Böhmermann über Zentrum für politische Schönheit bis Mossad. Keine Ahnung. Ich helfe mir in solchen Situationen immer mit der journalistischen Grundsatzfrage, wem nützt es? Und dann ist der Fall klar, Sebastian Kurz. Er ist den Koalitionspartner los, von dem er bisher immer gesagt hat, boah, also schönste Koalition aller Zeiten. Sagt er jetzt, Mensch, ihr wisst ja nicht, was ich gelitten habt, wenn ich schon erwachsen wäre. Und er kriegt Neuwahlen, bis dahin läuft er als Märtyrer durchs Land und die Neuwahlen wird er gewinnen. Und das führt zu dem Punkt, dass das Einzige, was gegen die FPÖ hilft, nicht ist, dass man sie dämonisiert, dass man sie aussperrt, dass man auf ihre Nazi-Spurenelemente, ihre Struktur als Burschenpartei, ihre antisemitischen Anfälle, das alles hat nichts genutzt. Das Einzige, was genutzt hat, damals bei Haider, die erste Koalition, Gottfried Schüssel, und jetzt die zweite Koalition unter Leitung von Kurz, ist mitregieren lassen. Was heißt das jetzt für die AfD? Du könntest jetzt einwenden, naja, in gewisser Hinsicht mitregieren lassen hat dann auch die NSDAP zerstört irgendwann. Also es kann sich ziehen. Touché. Aber das also du würdest daraus jetzt nicht ableiten wollen, dass man die AfD erst Video überwacht und dann in eine Koalition schickt, um sie dann anschließend, ist ein bisschen aufwendig, oder? Ich wäre als deutscher Comedian, glaube ich, eher auf die Idee gekommen, die gleiche Falle so ein paar AfD-Nasen zu stellen. Wobei man sich da immer beeilen muss, weil die ja morgen schon Lucke oder Petri oder jedenfalls nicht mehr da sind. Also ich finde es auf ganz vielen Ebenen faszinierend und toll. Also diese ganze Kronennummer, die ja dann am nächsten Tag in dieser Schlagzeile gipfelte, FPÖ am Ende. Ich glaube, dann muss man auch nicht mehr drüber diskutieren. Wenn die Kronenzeitung das schreibt, dann ist das eine Feststellung. Es ist nur noch nicht bei der FPÖ angekommen. Ich finde es das toll, dass der Song Ibiza von den Venga Boys eine überraschende Renaissance erfahren hat, auf Platz 1 gegangen ist, was vor allen Dingen auch die Komponisten des Songs Barbados, Typically Tropical, Barbados, genau, aus dem Jahr 1975 freuen dürfte. Denn da das war kurz nachdem sie Video Kill the Radio Star aufgenommen hatten, ich erinnere mich. Genau, da klingelt jetzt die Kasse und es läuft auch offensichtlich bei WDR4, haben sie gedacht, ah, wenn jetzt dieses Ibiza wieder ein Hit ist, dann spielen wir jetzt auch dieses Barbados wieder. Dann so dieses ganze Video, wie Strache da immer die ganze Zeit, schau, schau, schau, schau. Und ich denke immer, der Kommissar geht um. Ach, das wäre ein Hund. Ja. Du hattest gerade einen guten Gedanken. Ich mochte auch die Pressekonferenz von Heinz-Christian Strache. Ich mag ja solche Pressekonferenzen sowieso, wo dann Leute, die aussehen, als ob sie wenig geschlafen hätten und sehr, sehr lange mit ihren Redenschreibern gesprochen haben, vor die Presse treten und man sie fast in den Arm nehmen wollen würde. Wobei vor die Presse treten grundsätzlich die Haltung der FPÖ gegenüber der Öffentlichkeit ist. Ja, also in diesem Fall haben sie nicht gegen die Presse getreten, sondern tatsächlich mal davor. Und das war schon toll anzusehen. Und mein Highlight ist dieser Satz. Und damit habe ich letztlich den wichtigsten Menschen in meinem Leben zutiefst verletzt. Nämlich meine Frau. Ich guck noch mal kurz. Was haben die mir noch aufgeschrieben? Meine Frau. Es gab einen ähnlichen Moment. Ich habe ihn leider auf Video nicht mehr gefunden, weil er aus dem Jahr 2003 ist, glaube ich, in der Pressekonferenz, wo Michel Friedmann zugegeben hat, dass da so mit Drogen und anderen Sachen irgendwas. Und hat sich dann auch bei Straches Frau entschuldigt? Nee. Bei seiner. Bei Bärbel Schäfer, die Frau, die ich von tiefem Herzen liebe. Das war auch so ein toller Moment. Und in der Erklärung von Christian Wulff, ich weiß nicht, ob es die erste Erklärung war oder dann die Rücktrittserklärung, wo er auch den schönen Satz sagte, und es tut mir leid. Das ist, wenn man sich dann das fünfte Mal diese Videos anguckt, merkt man so, okay, die gucken gerade nach unten, weil die Stimme weg ist, aber in dem Moment kein Mitleid. Apropos Stimme weg, wie schneide ich jetzt dann die FPÖ im Herbst bei den Winter, bei den Neuwahlen ab? Einfach mal eine unlösbare Frage darüber hauen, habe ich wieder eine Minute Ruhe. Also bei der Europawahl hat sie ja gar nicht so sehr verloren, wie man jetzt gedacht hätte. Also wenn man jetzt gedacht hätte, es wählt jetzt einfach keiner mehr. Das war zu kurzfristig. Außerdem beweist das Video ja im Wesentlichen, dass die FPÖ so ist, wie man immer gedacht hat. Ja, im Prinzip, wenn du die FPÖ gewählt hast aus Überzeugung, dann passte das ja alles. Also wahrscheinlich würde mit einem AfD-Video, wo Ähnliches passiert, Ähnliches passieren. Ich habe noch was Tolles gefunden zu diesem Österreich-Ding, nämlich diese Grafik des ORF, was Sie jetzt nicht so toll sehen können, aber das sind alles österreichische Politiker bis hin zu Kanzlern, die in der Woche des ESC zurückgetreten sind. Und das sind die letzten 4 Jahrgänge gewesen. Also es gibt auch da offensichtlich Zusammenhänge, die wir noch nicht sehen. Also außer, dass wir immer große Freude haben, wenn wir beim Song Contest dann sind, unseren österreichischen Kollegen an die Knoll zu foppen, weil der natürlich dann an so einem Tag dann die ganzen Kommentare abgedrückt bekommt. Der Lucky war nämlich beim ESC, die Abkürzung ESC steht für irgendwas, und hat neben Peter Urban gesessen, so wie jetzt hier neben mir. Genau. Und Peter Urban Dinge eingeflüstert, die er sagen soll. So wie jetzt dir. Wie war die Situation nach dem wirklich beeindruckenden Auftritt von Madonna? Ihr hattet das in der Probe nicht sehen dürfen, ihr wart ausgesperrt, ihr wusstet nicht, was auf euch zukommt. Genau. Dann kam es und dann? Es waren 20 Stunden Extraproben angesetzt worden für Madonna, für die die Halle geräumt wurde, inklusive Feuerwehr, Polizei, die alle raus mussten. Und die hat halt geprobt und wir haben nichts davon mitbekommen und auch bei den Durchlaufproben war sie nicht dabei. Und wir dachten so, ja, okay, ne, extra Würste braten, Klimaanlage in der Halle ausschalten, also so ähnlich wie hier gerade. Aber mit 7200 Leuten, knapp weniger. Und wir dachten dann so, ja, okay, aber es ist immerhin Madonna. Wir sehen jetzt Madonna live. Und 7200 Leute erhoben sich, zückten ihre Smartphones, guckten auf die Bühne. Und dann begann Madonna zu singen. Und dann brach die Anspannung sehr in sich zusammen. Okay, ich bin dann pinkeln gegangen, weil ich dieses Fremdschämen-Fernsehen, ich kann das nicht so gut. Ich gucke auch solche Lagerinsassensendungen nicht, weil irgendwie bin ich immer in den Protagonisten drin, in dem Fall also spirituell in Madonna, und dachte, wie schön wäre das, wenn sie jetzt den Ton träfe. Ihr habt das dann nach und nach gemerkt und musstet danach was sagen. Ich habe tatsächlich. Und ich rechnete jetzt auch mit sowas wie schöne Frisur. es war tatsächlich so, Peter guckte mich und die Kollegen, die noch da saßen, an und fragte, was sage ich denn jetzt? Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja super, toll gesungen, Madonna. Und wir so, sag doch, ja, Sie haben gehört, das war live. Und Peter so, ja, Sie haben gehört, das war live gesungen. Man weiß jetzt nicht, wer mehr Schaden davon getragen hat, Madonna oder die CDU, ne? Von diesem YouTube-Video. Da liegt jetzt eine Überleitung im Weg, die mache ich nicht. Als ich das Video zuerst gesehen habe, habe ich auch gedacht, boah, ey, mir fliegen die Augen weg, mir läuft das Blut aus den Ohren, das ist alle Zehntelsekunde ein Schnitt. Wir gucken mal kurz rein, damit Sie wissen, wovon wir sprechen. Dieses Video wird kein langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafür sprechen, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört. Ja, Rezo, bis dahin mir auch vollkommen unbekannt. Informatiker in Aachen, Musikant, wie man sieht, er stottert. Deswegen hat er so ziemlich alle Talkshow-Einladungen abgelehnt, weil er gesagt hat, er braucht halt eine Postproduktion, um irgendwo auftreten zu können. Und ein bisschen erklärt es auch diesen speziellen Schnittmodus seines Videos. Den haben aber alle YouTuber, das weißt du, ne? Ja, aber er hat einen Grund. Die anderen schneiden einfach nur raus, dass sie atmen. Und das macht mich dann immer wahnsinnig nervös, wenn ich so Videos sehe, in denen Menschen die ganze Zeit reden, aber nicht atmen. Und ich denke die ganze Zeit, hol Luft, hol Luft, hol Luft, hol Luft. Ja, als junge Menschen anfingen, in ihre Webcam hinein irgendwelche Dinge aufzunehmen, die sie zu YouTube stellen, haben sie gemerkt, ohne Teleprompter kann man sich ganz schön böse versprechen. Und was macht man dann? Und so entstand die Wiedergeburt des Jump Cuts, also des Sprungschnitts, wo man völlig sinnfrei im Satz oder in der Betonung in dem Video rumschneidet. Inzwischen gibt es für ganz kleines Geld einen Teleprompter, den Sie sich unter Ihre Webcam auf den Rechner legen können, wo Sie das alles ablesen können. Dann würden aber die Leute sagen, wie spießig ist das denn? Also gibt es inzwischen Leute, die fehlerfrei stundenlang vom Teleprompter vorlesen können und dann mutwillig reinschneiden, damit es anschließend wieder so aussieht wie Rezo. Wie fandst du das Video? Also jetzt mal von den technischen Aspekten und sowas ab, sondern sagen wir mal inhaltlich. Wie gesagt, am Anfang fand ich es irgendwie so hackepeter, dass ich das nicht am Stück weggucken konnte. Und dann ging ja schon diese unglaubliche Wirkungswelle los, wo ich dachte, boah, wann hat zuletzt eigentlich der CDU jemand eine solche Liebeserklärung gemacht? Wie gefährlich ist das für einen jungen Menschen, auf dem Schulhof angepöbelt zu werden nach der Melodie, ey, du nimmst eine Partei ernst, wie Panne bist du denn? Und was für ein unglaubliches Glück, für die CDU nochmal gesagt zu bekommen, ja, du bist unser Feind. Wir nehmen dich ernst, wir wollen mit dir streiten, wir haben eine andere Meinung. Das geht davon aus, dass man sie ernst nehmen kann und dass die CDU überhaupt eine Meinung hat. Großes Geschenk. Und dann kam die tatsächliche Reaktion. Ich habe mich auch gewundert, weil also als ich jung war, war das keine Frage, dass man die CDU jetzt eher nicht wählt. Aber gut, vielleicht ist es heutzutage anders. Und ich habe, also weil die Welle kam halt so schnell und dann irgendwie innerhalb von einem Tag 10 Millionen Views oder sowas, habe ich gedacht, also bei Klickzahlen über 3500 gucke ich gar nicht erst rein. Und habe es mir dann jetzt in der Vorbereitung auf diesen Abend hier angeguckt am Stück und ich war komplett begeistert. Also ich habe sowas tatsächlich in deutscher Sprache noch nie gesehen. Das ist das, was die Heute-Show, das neue Ding von Micky Beisenherz, Artikel 5, die Anstalt und sowas, was die alle gerne können würden. Und wahrscheinlich rennen jetzt jede Menge Fernsehredaktionen zu YouTubern und sagen, hey, komm doch zu uns, wir haben eine Redaktion, die bereitet dir das alles vor und dann machen wir mit dir Videos, die überhaupt nicht so sind wie die Videos, mit denen du berühmt geworden bist, aber wir haben dich, so wie das die letzten 10 Jahre mit YouTubern gelaufen ist. Ein Spiritus Rector im Hintergrund von Rezo, also ein Auskunftgeber und Berater und auch derjenige, der sehr viel Material für dieses Video zur Verfügung gestellt hat, ist Thilo Jung, der seit Jahr und Tag aus der Bundespressekonferenz fliegt und einmal die Woche, weil Steffen Seibert meint, nee, die Frage nur echt nicht. Und dem ist genau das passiert. Der ist jahrelang ignoriert worden, hat seine ganzen YouTube-Videos, seine Jung- und Naiv-Interviews durch Spenden finanziert und im Abspann die Spender als Produzenten aufgeführt. Und dann hat das ZDF zugebissen und hat gesagt, boah, super Thilo, weißt du was, wir machen eine Show mit dir, wir lassen nur diese Politiker-Interviews weg. Und wenn du am Anfang vielleicht an so einem Schreibtisch sitzen könntest und so Witze, die dir vorher jemand aufgeschrieben hat, vorlesen könntest. Und das haben sie dann gemacht und dann haben sie 2 Jahre liegen lassen und vor 2 Monaten auf einem günstigen Sendeplatz nachts um 4 gesendet. Also hinter der Rache Rezos an der CDU steckt in Wirklichkeit die Rache von Thilo Jung am ZDF. Ich habe dann aber auch gedacht, also es sind wirklich viele Ausschnitte von Thilo Jung-Interviews drin, zum Beispiel wie er die mir bisher vollkommen unbekannte Bundesbeauftragte für Drogenfragen. Für oder gegen Drogen? Gibt es da zwei? Ja, ich kannte sie vorher nicht. Sie heißt Marlene Mortler. Ich habe jetzt gelernt in ihrem Wikipedia-Eintrag, sie ist Hopfenbauerin. Was? Bei der Frage Cannabis oder Alkohol vielleicht eine Rolle spielen könnte? Also die kommt in einigen von diesen Thilo Jung-Videos, die auch bei Rezo vorkommen, vor. Und diese Frau ist von so erstaunlicher Ahnungs- und Planlosigkeit, dass ich mich gefragt habe, erstens, wie ist die an den Job gekommen? Zweitens, warum habe ich noch nie was von der gehört und von ihrer Unfähigkeit? Und drittens, warum laufen diese O-Töne nicht abends in der Tagesschau, damit das Volk wenigstens mal weiß, hui, wir haben da auch ein paar Leute in der Politik entgelagert, die vielleicht besser woanders hingesollt hätten. Hören Sie dazu jetzt von Marianne Rosenberg, Marlene, eine von uns beiden muss jetzt gehen. Und ich werde es nicht sein. Die Reaktionen der CDU waren dann, ich würde mal sagen, also wenn man einen Plan gehabt hätte, wie man es nicht macht, hat die CDU den exakt sehr gut abgearbeitet. Absolut. Also erstmal gesagt, das ist alles, also es ist ein bisschen polemisch und sowas, Entschuldigung, aber wir machen eine Antwort. Wir machen die Antwort mit Philipp Amthor. Ich finde den ja faszinierend und auch so ein bisschen toll, ehrlich gesagt. Aber da würde ich gern ganz schnell drüber weggehen. Denn ich der find, sollte. Ich finde es. Der weckt immer die Befürchtung, dass Heinz Rühmann in das Gehirn von Alexander Gauland fahren könnte. In einer lebenslanglichen Feuerzangenbowle gefangen. Schrecklich. Andererseits ist Amthor grandios, wenn er im Bundestag die AfD auseinandernimmt. Also der hat halt von den richtigen Leuten gelernt. Und ich mag das auch, dass der nicht so rumbrüllt, sondern die Stimme zwar anheben kann, aber dann halt nicht so brüllt wie irgendwelche anderen, sondern halt einfach mit Druck die irgendwie so wegpölt. Und der sollte jetzt das Antwortvideo drehen. Man hat irgendwie 2 Stunden gedreht. Dann hieß es, das Video kommt heute. Dann hieß es, das Video kommt morgen. Und dann hieß es, das Video kommt doch nicht. Und wir haben unsere Gründe dafür. Aber es gibt ja sensationelle Investigativjournalisten wie Markus Lanz, der Philipp Amthor zu Gast hatte und ihm dann in einer, ich würde sagen, knapp 40-minütigen Belagerung, hey, sagen Sie es doch mal, hey, da ist Ihre Kamera, hey, den ersten Satz zumindest entlockt hat. Hey Rezo, du alter Zerstörer. So war der erste Satz. Wow, wie cool. Cool, oder? Wow, wie cool. Das war Markus Lanz. Das Schöne ist ja, wenn man bei Markus Lanz ist und solche peinlichen Aktionen macht, es fällt nicht auf, weil da sitzt ja immer noch Markus Lanz daneben. So, und dann kam die Europawahl und man sagte so irgendwie, vielleicht ist das jetzt der Rezo-Effekt, dass es nicht so mega gut gelaufen ist für die Regierungsparteien. Für mich sind diese Wahlen ja immer so eine Erinnerung daran, dass wir eine Bundesregierung haben und das eine große Koalition ist, weil ich habe das auf dem Weg dahin schon immer vergessen. Also zum Beispiel, dass die SPD an der Macht ist, fällt mir immer nur ein, wenn Vorsitzende zurücktreten. Aber nach dieser Bundestagswahl gab es natürlich auch Reaktionen aus der CDU. Auf das Rezo-Video. Auf das Rezo-Video. Im Wesentlichen darauf. Halten Sie sich fest, wir müssen Ihnen jetzt eine volle Minute Annegret Kramp-Karrenbauer zumuten. Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen 2 Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen. Bis dahin galt ja eine gewisse Unschuldsvermutung gegenüber Annegret Kramp-Karrenbauer. Die gute Nachricht, wie weit die CDU in genderpolitischen Fragen schon ist, Angela Merkel und Rita Süssmuth haben eine uneheliche Tochter. Und dann war es vorbei. Das Einzige, wo man sich als junger Mensch von dieser Ansprache gerade ernst genommen und abgeholt fühlt, ist die Erinnerung an die eigene mündliche Abi-Prüfung, wo man auch minutenlang immer wieder das Gleiche vollkommen zusammenhanglos vor sich hingeblubbert hat, ohne so richtig zu wissen, worum es geht. Artikel 5, was? Grundgesetz, Meinungsfreiheit, was? Ja, wir müssen da schon irgendwie... Man könnte jetzt dagegen halten, dass in der uns lange als Vorbild gedient habenden amerikanischen Demokratie-Wahlempfehlungen von Zeitungsverlagen Schwarzbrot sind. Da ist man höchstens enttäuscht, wenn es keine Wahlempfehlung gibt. Man könnte jetzt dagegen halten, wertvoller Hinweis von dir, wenige Tage danach, dass die CDU vergessen hat, die Seite Merkel unterstützen abzuschalten, wo wichtige Influencer wie Kathy Hummels oder Hans Sarpay erklären, warum man Merkel unterstützen muss. Übrigens auch immer noch Rudi Gutendorf und Dieter Thomas Heck. Man kann also positiv anmerken, viele CDU-Unterstützer leben sogar noch. Also da müssen wir einfach nochmal mit dem Kamm durch. Das ein ernster Kern ist, wie nah bei der Vorsitzenden der letzten verbleibenden regierungsfähigen Volkspartei in Deutschland die Maßnahme gegen die freie Meinungsäußerung von mündigen Staatsbürgern ist. Also du musst doch als die Bundeszentrale für politische Bildung gibt ein Vermögen an Geld aus, übrigens Geld von Horst Seehofer, weil die Bundeszentrale vom Innenministerium finanziert wird, um bei ProSieben Sendungen wie Sido geht wählen oder irgendwelche Rapper oder Popstars zeigen auf einmal staatsbürgerliches Engagement, um junge Leute an die Urne zu holen. Und diesen ganzen Effekt haben sie jetzt von Rezo geschenkt bekommen. Und alles, was ihnen dazu einfällt, ist die Beschneidung der Meinungsfreiheit. Und dass das so ein kurzer Weg für die ist, das ist nicht lustig. Nee, ich habe mich auch gefragt, erstens, wie konnte dieser Irrglaube entstehen, dass Annegret Kramp-Karren... Ja, genau. Dass die irgendwie so ein Merkel-Flügel vertritt, also irgendwie sowas eher Liberales. Und das andere, was ich mich die ganze Zeit frage, ist jetzt, weil ich ja Angela Merkel immer noch irgendwie mag und auch immer noch für sehr, sehr klug halte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Merkel da irgendeinen Fehler gemacht hat, sondern Merkel hat Kramp-Karrenbauer eingesetzt, weil sie den fünften Zug im Schachspiel schon vorausgedacht hat. Aber die Frage ist, welcher? Also was passiert jetzt noch? Wie ist der Weg? Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, Angela Merkel möchte in die Geschichte eingehen als letzte Kanzlerin der CDU. Also um Gerüchten zu begegnen, dass Merkel Kramp-Karrenbauer eingesetzt hätte, dafür gibt es keine Bestätigung, sehr wohl, aber Leute, die sagen, Kramp-Karrenbauer ist zu Merkel gegangen und hat gesagt, ich will das jetzt. Ich will das haben, also dass sie da durchaus druckvoller aufgetreten ist. Und die zweite Bemerkung, die ich mit Empörung und genderpolitischem klarem Bewusstsein von mir weise, ist, als Antwort auf deine Frage, it ain't over until the fat lady sings. Also warte mal ab, so wie sich bei der CDU eine nach dem anderen blamiert, können die in einem halben Jahr froh sein, wenn sie Merkel nochmal anbetteln dürfen. Das wäre die Erklärung. Ja. Sagen Sie nicht, woher Sie es wussten. Wow, das muss unter uns bleiben. Also jetzt hatten wir die FPÖ mit einem Video. Wir hatten Rezo mit dem Zerstörungsvideo. Und es gab dann noch ein Video, in dem sich noch jemand blamiert hat. Video ist offensichtlich einfach das Medium der Zukunft oder Gegenwart. So, die Dame, von Ihnen aus gesehen, links im Bild, ist die Bundeslandwirtschaftsministerin und Umweltministerin. Nee, Umweltministerin ist sie nicht, Landwirtschaftsministerin. Sie heißt Bimmel. Bimmel. Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft, das Forsten und das Verbraucher. Früher war es mal Forsten, unter Künast war es Verbraucher, ist jeweils dann wieder mode- und saisonbedingt abgeschnitten worden. Sie heißt jetzt wieder Bimmel. Julia Klöckner. Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist... ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit? Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten haben. Hey, hi. Sie auch Teleprompter eher nicht, ne? Nee, sprich frei. Sie war ja, also ihr Einstieg in, also der Beginn, da wo sie auf die schiefe Bahn kam, war Weinkönigin. Das muss man auch immer bei ihr dabei sagen, weil es ist halt, dann war sie Landesministerin im CDU-Kabinett in Rheinland-Pfalz zu einem Zeitpunkt, da Weinbauminister Herr Brüderle von der FDP war. Und auch auf inquisitorisches Befragen sagt sie, Dirndlbluse Witze, auf allen Weltreisen sie Weinkönigin, er Weinbauminister, sei nichts passiert. Aber man muss auch Entlassendes vortragen. Ja. Audiator et altera pars. Ja gut, also das haben die auf Twitter gepostet, also ernsthaft in dem offiziellen Account dieses Bimmelministeriums. Sie wussten, dass die Kamera läuft. Sie wussten, dass die Kamera läuft. Das ist Sprache, ja, das kann ich auch. Und dann alle so, wie kann denn die Ministerin so Werbung für Nestlé machen? Und die dann so hinterher, ja nee, das war ja gar keine Werbung. Wir finden das halt einfach nur toll, dass die ihr Fett und Zucker und Salze und sowas reduzieren. Und dann darf auch der Vorstandschef da irgendwie mal in die Kamera sagen, dass sie sich da gerne an die gesetzlichen Regelungen halten und auch diese gesetzlichen Regelungen auch noch weiter in Zukunft. Also braucht man eigentlich Selbstverpflichtungen, ist super, braucht man gar keine Gesetze mehr. Nein, sie hat alles, was man ihr auf den Elfer gelegt hat, eine Lebensmittelampel, deutlichere Eingriffe in die Qualität von Lebensmitteln, ein Umbau der Landwirtschaft von Agrarfabriken bis hin zu diesem Geschmossel diese Woche, dass auch das oberste Verfassungsgericht sagt, ist nur ein Junge, schmeiße in Schredder, alle Aufgaben liegen lassen und hat dabei immer gute Beratung von der Industrie bekommen. Die wollte auch mal irgendwie Kanzlerin werden, ist jetzt auch eher unwahrscheinlich, ne? Sie ist im Grunde der Peer Steinbrück der CDU, weil sie hat jede Wahl verloren bisher, muss zur Strafe ins Bundeskabinett und macht da auch verheißungsvoll weiter. Ich glaube, sie geht irgendwann mit Florian Schröder auf Tournee. Apropos Wahl, es gab ja dann die bereits erwähnte Europawahl. Wie hast du das Wahlergebnis so wahrgenommen, wollte ich jetzt sagen, wahrgenommen? Der erwartete und herbeigeschriebene große Rechtsruck ist in Summe so nicht gekommen. Die Idee, Identität und Demokratie nennt sich diese Fraktion, ist jetzt doch nur die fünftkleinste Fraktion im Europaparlament, weil Geert Wilders in Holland nicht reingekommen ist, weil die polnische Peace-Partei sagt, nee, die sind mir zu russlandfreundlich, weil Orban noch nicht so richtig weiß, wo er hingehört. Die eigentliche Nachricht war, die CDU zerbröselt auch, dass das in Luft sich auflösende deutschen Volksparteien. Also die SPD ist ja der Hausmeister, der immer noch davon träumt, Schuldirektor zu werden. Aber er wird nur noch gerufen, wenn das Jungsklo verstopft ist. Und dann ist er das auch noch schuld. Der Gedanke dahinter ist, stell dir mal vor, frag dich mal, kann die Schule ein Jahr ohne Direktor funktionieren oder ein Jahr ohne Hausmeister? Das ist das Kommunikationsdilemma der SPD. Ich habe dann auch wieder Kommentare gelesen, wo drin stand, die SPD hat eigentlich schon alle ihre Vorhaben, die sie im Wahlkampf hatte, fast alle umgesetzt. Hat die vor, sich zu ruinieren. Wie gesagt, ich vergesse mal, dass die SPD mit an der Regierung beteiligt ist. Die Kommunikation irgendwie von eigenen Erfolgen und sowas oder von irgendwas außer, hey, wir brauchen mal wieder irgendjemanden, der den Job da oben machen möchte, funktioniert ja so gar nicht. Woran liegt das? Ich glaube eher, die Regierung ist an der SPD beteiligt. Die bröseln die halt so weg, die sagen, wenn Scheiße zu tun ist, müsst ihr das machen und ansonsten, wenn Wahlen zu gewinnen sind, machen wir das. Und das Ding ist jetzt bei der Europawahl, glaube ich, auch in die Luft geflogen und wird bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg noch viel schlimmer in die Luft fliegen. Oskar Lafontaine sagt schon im Osten, man müsste im Prinzip das Modell Fraktionsgemeinschaft CDU-CSU machen, also SPD und Linkspartei sollten zusammengehen. Wahrscheinlich völlig überraschend unter seiner Führung. In allen drei Bundesländern? Überhaupt. Trauerst du Andrea Nahles nach, die ja das Amt, ich glaube, es ist nicht Rekordzeit, aber doch relativ knapp wieder aufgegeben hat? Die SPD will jetzt dazu übergehen, nur noch das Vorsitzende der Woche zu wählen. So eine Art Casting-Format. Ich muss ja sagen, also für mich war Andrea Nahles immer ein großes Rätsel, also wie sie da hingekommen ist und so. Und ich dachte auch so, ja, gut, dass sie weg ist. Und dann habe ich eine Information gelesen im Tagesspiegel Checkpoint Newsletter, die mich dann irgendwie so wieder ganz anders über Andrea Nahles hat nachdenken lassen, nämlich da stand drin, was bisher nur Eingeweihte wussten, dass vereinbart war zwischen Frau Nahles und ihrem Ex-Partner, dass Frau Nahles das gemeinsame Kind mit nach Berlin nimmt, wenn sie Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wird. Dann wurde sie es und kurz vorher oder quasi nach dem Parteitag hat der Mann gesagt, ach nee, doch nicht. Und dann musste sie halt immer pendeln zwischen irgendwo am Nürburgring und Berlin. Und dann habe ich wieder gedacht, so, oh ja, nee, das ist echt nichts, was irgendjemand haben sollte, auch nicht Andrea Nahles. Und da tat sie mir dann schon irgendwie wieder leid und hatte so einen Moment, dass ich halt so dachte, so, ja, du musst irgendwie auch immer ein bisschen darüber nachdenken, was so Leute sonst noch so machen und was da irgendwie los sein könnte. Das entbindet sie nicht von ihrer politischen Unfähigkeit, aber irgendwie tat sie mir dann doch leid am Abgang. Ich hörte vorgestern in Bonn, dass das neben dem Verteidigungsministerium der Harthöhe, wie man weiß, das zweitgrößte noch in Bonn vertretene Ministerium tatsächlich das Arbeits- und Sozialministerium sei, was wiederum aus der Zeit der Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles rühre, die das Dufte gefunden hätte, weil sie dann schneller beim Kind zu Hause war, von Bonn in der Eifel. Aber um das Ereignis des Rücktritts der SPD-Vorsitzenden angemessenerweise zu würdigen, erinnere ich mich an 9/11, also an den Terrorangriff auf das World Trade Center, wo sich ja, du erinnerst, schnell Stimmen erhoben, es habe Tage vorher schon auffällige Börsenmanipulationen gegeben, offenkundig von Leuten, die planten, an dem bevorstehenden Terroranschlag, von dem nur sie wussten, Geld zu verdienen. Ja. Also ein seichtes Kräuseln in einer der feinsten Adern der Weltwirtschaft hätte uns warnen können. Und jetzt Folgendes. Am Donnerstag vor der Implosion der SPD lief auf dem Berliner Nachrichtensender NTV, der zur RTL-Gruppe gehört, um 17 Uhr die Sendung Vulkane der Eifel, schlummernde Gefahr. Es ist schon wieder sowas, was nicht den Raum verlassen sollte. Die SPD braucht also einen neuen Vorsitzenden. Was spricht gegen Kevin Kühnert? Dass der Spiegel ihn unbedingt haben will. Ah. Also wenn die sich einen zurechtlegen, heißt das ja, ich glaube, den kriegen wir in einem halben Jahr kaputt geknetet. Also sollte man den nicht nehmen. Der ist auffällig geworden, weil er, so die Medien, BMW enteignen will. Ja. Die Wahrheit war, es gab irgendwie ein Interview mit, ich glaube, Zeitmagazin oder irgendwie sowas, die ihm irgendwie 5-mal den Ball auf den Elfmeter gelegt haben. Irgendwie so, wären sie denn dafür, BMW zu enteignen? Und er dann gesagt hat, ja, vergesellschaften könnte man es schon. Also enteignen? Nee, vergesellschaften. Also auch wieder so eine Nummer, wo du so denkst, so, oh, diese Journalisten, ey. Ja, du kannst wenn ihr irgendwas von Rezo lernen wollt, dann... Oh. Das Dumme ist, man muss es immer stundenlang erklären. BMW ist ja eigentlich noch wesentlich im Familienbesitz, im Besitz der Familie Quandt. Und alleine auf diese Mehrheitsaktionäre, denen gehören mehr als 50% von BMW oder dem Aktienkapital von BMW, entfielen im Vorjahr 1 Milliarde Euro Dividende. Das sind ja Jahre, wo man sagt, okay, das Geld haben die verdient damit, dass sie den Staat bescheißen, zum Beispiel bei der Abgastechnik, oder dass sie gut an unseren Steuergeldern verdient haben, zum Beispiel bei der Abwrackprämie. Und ist es eigentlich okay, dass diese Milliarde, die letztlich nicht unwesentlich vom Verbraucher und vom Staat finanziert ist, bei denen landet? Wenn du so einen langen Satz sagst, sagt die Bild-Zeitung, die Seite ist voll. Die Zeitung ist voll. Aber ganz, ohne Tittenmädchen und ohne Wetter. Geht nicht, ja. Kevin. Ich fand auch schön, dass dann einige Leute sagten, also ich glaube eher so FDP-Hintergrund, ja, Entschuldigung, BMW ist doch, man kann doch Aktien kaufen, das ist doch vergesellschaftet. Hey, ja, geil. Was mich auch überrascht hat, ist die große Überraschung der Medien darüber, dass der Vorsitzende einer Vereinigung, die Jungsozialisten heißt, sozialistisches Gedankengut hegt. Da hätte man auch denken können, der macht halt seinen Job, oder? Nee, das gehört sich nicht, weil heimlich, still und leise unter dem Vorsitzenden, viele werden sich noch nicht an ihn erinnern, Sigmar Gabriel aus der Sozialistischen Internationalen ausgetreten ist. Deren Vorsitzender ja mal Willy Brandt war, aber Sigmar Gabriel ging es in der Sozialistischen Internationale völlig überraschend zu sozialistisch zu und seitdem haben sie ihren eigenen Klüngelverein und reagieren offenbar allergisch auf linksradikale Zecken wie Kevin Kühnert. Aber könnte der den Laden nicht trotzdem retten? Also jetzt nochmal hier so Thema junge Leute und sowas, irgendwie abholen und so, das ist doch die einzige Chance, die haben, oder? Wenn es ein Fußballverein wäre, würde man sagen, Insolvenz in der Kreisliga neu gründen und dafür wäre der Mann. Okay, das war jetzt für Sie, glaube ich, ein informativer Einstieg in den Abend. Es geht jetzt 4 Stunden so weiter. Wir müssen trotzdem die Stimmung so ein bisschen runterfahren. Also wir wollen unser wunderbares Publikum, nämlich Sie und Sie natürlich nicht mit traurigen Nachrichten in eine Stimmung melancholischer Kümmernis versetzen an einem warmen und lauen Sommerabend, an dem unsere Herzen aufgeschlossen sind, gerade am Vorabend des Kirchentages in Dortmund, sondern eher mit jubelnden und leichten Gefühlen aus dem Saal in die Pause entlassen. In der Mail zwischen Lukas und mir hieß es eigentlich, komm, wir lassen den Nekrolog weg oder willst du in lauter depressive Hackfressen gucken? Ich habe es jetzt ein bisschen ausführlicher gemacht und dann haben wir entschieden, gut, dann machen wir das nicht am Ende der Show, sondern jetzt. Ja, wir machen es auch nicht so ausführlich, wie wir es sonst machen, obwohl wir ja doch schon wieder längere Liste hätten, so zum Beispiel mit dem Chewbacca-Schauspieler Peter Mayhew oder mit Doris Day, mit Manny Burks-Müller, mit Niki Lauda, mit Judith Kerr, Leonard Johansson, Wilhelm Wieben. Gerade eben noch. Ja, und es hat aber noch ein bisschen näher zu Hause eingeschlagen. In dem Fall ja, am 15. Mai ist unser Freund und Kollege Wiglaf Droste gestorben. Oder sagen wir mal, am Ende waren mehr Getränke übrig als Körper. Wir haben mit Wiglaf ein paar wunderbare Abende erlebt und seine großartige, engagierende, befeuernde Freundschaft genossen. Sein Verleger Klaus Bittermann hat in einem Nachruf gesagt, er war ein Zusammenbringer. Es wurde sehr viel, sehr Berührendes gesagt zu seinem Abschied. Er selber hatte immer die Formulierung für verstorbene Freunde, die, die nicht mehr sterblich sind. Lesen Sie es nach oder gehen Sie im September in die Volksbühne in Berlin, wo es ein Memorial geben wird und ja, zu seinem Geburtstag, seinem 58. wäre es gewesen, am 27. dieses Monats in Leipzig, werden illustre Runden von Freundinnen und Freunden seine Texte lesen, was schon mal beweist, dass er sogar nach seinem Tode, wie Klaus Bittermann gesagt hat, ein großer Zusammenbringer ist. Möchtest du das ansagen, was als nächstes kommt? Ja, wir haben da einen Film für Sie vorbereitet. Oh, das ist eine gute Überleitung. Ja, kein Thema. Schauen Sie sich den mal an. Reden wir über Ibiza. Bei Ibiza, also diesem Video von Strache und Co., da ist ja vor allem eins rausgekommen, dass die FPÖ nicht so redlich ist, wie sie es gerne von anderen hätte. Ist es etwas, was dich abstößt, wo du sagst, wir distanzieren uns von so etwas? Oder würdest du sagen, das ist ganz normal, das macht man so in der Politik? Also erstmal hat die AfD mit der FPÖ relativ wenig am Hut. Wir können auch gerne über die Sozialdemokraten in Rumänien sprechen. Na, heute der Führer der SPD in Rumänien eingesperrt wurde. Ihr trefft euch mit FPÖ-Leuten, ihr bezeichnet mich als Schwesterpartei. Gestern hat Gauland noch gesagt, es sei die Schwesterpartei. Oder würdest du hiermit die Schwesterschaft aufkündigen? Dann sag's bitte. Also die Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen. Das ist doch so ein Spruch. Aber ihr seid verwandt. Das hast du doch gesagt, Schwesterpartei. Du hast jetzt gesagt, die Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen. Ja, weil du Schwesterpartei gesagt hast. Ja, hast du zugegeben, ja oder nein? Also mit der FPÖ... Ist eine Schwesterpartei, ja oder nein? Keine Ahnung. Ich habe eine Schwester. Warum weißt du es nicht? Du bist doch in der FPÖ. In der AfD. Ja, noch nicht ganz. Ja, was soll eine Schwesterpartei sein? Wir haben mit den politischen Zielen, haben wir mit denen ziemlich viele gemeinsam. Ob man da jetzt Schwesterpartei zu sagen muss, weiß ich nicht. Aber ich habe mit der FPÖ nichts am Hut. Ist der Inhalt des Videos okay? Welches Video? Du kennst das Video auch nicht? Ich kenne Auszüge des Strache-Videos. Weißt du, wo Deutschland ungefähr liegt? Es sollen ja 7 Stunden sein. Es soll ein Video über 7 Stunden geben, habe ich gelesen. Wie viele Ausländer gibt es in Deutschland? Also ich sag mal, zur Zeit zu viele. Wie viele denn ungefähr? Migrationshintergrund oder was meinst du jetzt? Egal, weiß ich nicht. Ich bin nicht mit denen verwandt. Weißt du es? Du weißt gar nichts definieren wir die Ausländer. Sind das jetzt die Zuwanderer, die jetzt da sind? Oder diejenigen, die in Deutschland wohnen? Definierst du nicht Ausländer und Deutsche? Ich definiere sie nicht. Ich frage dich. Ja. Gegen wen richtest du dich dann, wenn du sowas schreibst? Migranten und wer sind die anderen? Wenn du da keinen Unterschied unter Migranten verstehe ich diejenigen, die relativ neu zugewandert sind. Wie viel sind das? So, und wenn wir über eine Impfpflicht für Schulkinder sprechen, was soll denn daran schlimm sein, dann über eine Impfpflicht für Migranten zu reden? Wie viele Migranten sind das und was ist neu? Ich denke, es werden so um die 5 Millionen sein. So, jetzt wieder zur FPÖ. Wie findest du das Video? Wir wiederholen uns jetzt. Ich kenne Ausschnitte des Videos. Hast du es ganz gesehen? Ich habe es ganz gesehen. Wie findest du das? Alle 7 Stunden? Nein, ich habe es ganz gesehen. Also ich finde die Ausschnitte eine Katastrophe. Was ich gesehen habe, ist eine Katastrophe. Warum? Ja, weil man sich nicht so gehen lassen kann. Was ist an dem, was die gemacht haben, gehen lassen? Die haben die Wahrheit gesagt. Ihr sagt doch auch oft die Wahrheit. Ihr lasst euch auch oft gehen. Also ich habe da jetzt wenig Wahrheiten gehört. Ich habe da 2 Männer und 2 Frauen, waren es, glaube ich. Waren es 2 oder so? Ich habe das Video nicht gesehen. Und was da Strache gemacht hat, war selten dämlich. Und ich hätte nicht gedacht, dass sein Vizekanzler solche eine Dämlichkeit vom Stapel lassen kann. Oder stundenlange Dämlichkeit. Wir haben natürlich alles dran gesetzt, dieses aktuelle Hochklick-Video, heute Morgen glaube ich so um die fast 300.000 Aufrufe bei YouTube, umzusetzen und Stefan Brandner hierher zu holen. Ja, Sie müssen sich damit abfinden, es ist Serdar Somuncu. Hey Serdar. So, du bekommst diesen formschönen Braunrasierer. Kannst dir da unten noch so eine Schlagersängerschlaufe draus wickeln und uns dann mal erzählen, so ein AfD-Typ, riecht der eigentlich nach Schwefel? Nö. Aber der hat halt Pech gehabt in der Sendung. Weil wir wussten, der kommt. Und ich glaube, es gibt keine schlimmere Sendung als unsere. Wir müssen kurz erzählen, dass Friedrich deine Sendung produziert. Nee, Friedrich ist Statist in der Sendung. Also. Auch. Man muss, das ist bei Serdars Ego so, da muss man ganz. Also er ist gefühlter Statist. Machen. Wir beide sind gefühlte Statisten, oder? Ja. Friedrich produziert die Sendung, Gott sei Dank. Und ich finde, wir sind ein Kanonenfeuer an Intelligenz. Ab wann wusstest du niemand eigentlich? Niemand kommt ungeschoren davon. Du auch. Gleich. Ab wann wusstest du, jetzt ist es völlig piepe, wenn sich der Fragende in jedem Satz widerspricht? Du gehst ja absolut nach vorne, Angriffsmodus. Und der ist ja durchaus, der versucht ja noch auf die rumänische Sozialdemokratie zu verweisen, dass man sich seine Verwandtschaft nicht aussuchen kann, nachdem er eben erklärt hat, dass das natürlich Wahlverwandtschaft ist mit der AfD. Und irgendwann, das hat jetzt auch die Reaktion der Menschen heute hier wieder gezeigt, gehst du in einen Modus, der rational-irrational ist. Ja, ich habe eine gesunde Fähigkeit dazu, nicht mehr zuzuhören. Also das nennt man auch Dummheit. Irgendwann interessiert mich nicht mehr, was der sagt. Dann ist nur noch für mich interessant, wie ich frage. Und dann kann er sagen, was er will. Das ist ja das Schöne an unserer Sendung. Also habt ihr erklärt, welche Sendung wir haben? Nee, Friedrich möchte, dass sie weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit... Also wir haben eine Sendung auf NTV, die heißt so wie ich. Das ist ein roter Faden, der sich durch Friedrichs Karriere zieht, dass die Sendung immer so heißen wie die Protagonisten, damit er nicht verantwortlich gemacht werden kann, aber in Gesprächsrunden behauptet, er sei der Produzent. Ich denke dabei natürlich... Gerade wenn ich solche Dinge wie heute sehe an die Nürnberger Fernsehverbrecherprozesse nach dem Krieg, ja. Wo ich dann sage, das hieß so Munjo, ich habe damit nichts zu tun. Ja. Warte, lass mich zu Ende antworten. Das Geilste ist immer, wenn Serdar sich mitten in der Show das Ohr rausreißt. Wo du drin zu hören wärst. Bis dahin habe ich die Möglichkeit, über eine Taste Serdar eine Uhrzeit aufs Ohr zu sagen. Oder. Aber das ist auch noch ein Joke, den hatte ich noch präpariert, der kommt gleich. Also lass erst erklären. Aber mach es, dass es spontan Friedrich wird. Manchmal, also Friedrich ist in meinem Ohr, also wir fangen jetzt von vorne an. Wir haben eine Sendung auf NTV, die wir seit 3 Jahren sehr gerne zusammen machen. Die 5. ist aus dem Nichts entstanden. 5? Mhm. Boah, das ist ja schon ein kleiner Junge, der wird ja eingeschult. Oktober 14. Und wir haben angefangen mit nichts und wir haben diese Sendung entwickelt ohne Vorbilder. Und die Idee war, wir wollen eine Talkshow machen, die ein bisschen anlehnt an das, was Christoph Schlingensief gemacht hat, den wir beide sehr verehren. Und trotzdem soll es moderner sein, trotzdem soll es ein Hybrid sein. Es soll uneinschätzbar bleiben. Ist es jetzt ernst? Ist es Satire? Und dafür war ein zentrales Element, dass ich als Protagonist unberechenbar bleibe und immer auf dem Grat wandere zwischen einer ernsten Frage, die ich stelle und deren Antwort ich auch wissen will, und einer totalen Show, die komplett jederzeit ausbrechen kann. Und das größte Problem übrigens, was wir im Augenblick haben, ist, dass die Gäste das wissen und deswegen sehr ungerne kommen. Und das ist jetzt die Antwort auf die erste Frage. Brandner ist einer, der sonst, glaube ich, nirgendwo eingeladen wird. Und deswegen kommt er selbst in unsere Sendung und nimmt in Kauf, dass er vorgeführt wird. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, Serdar. Ich finde es immer am geilsten. Ich wusste, dass du das aufgreifen wirst. Das finde ich immer am geilsten. Deswegen habe ich es dir geschenkt. Wenn jemand richtig was Gutes erklärt und Serdar sagt, ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Wo bist du eigentlich geboren? Im Krankenhaus. Sehr gut. Keine Hausgeburt. Bitte? Keine Hausgeburt. Nein, ich bin im Krankenhaus geboren. Okay. Ich wollte das erzählen mit dem Ohr. Ja. Das mit dem Ohr ist ganz lustig. Friedrich hat eine sehr rege Fantasie, sprudelt sozusagen vor Einfällen. Und manchmal wird man sein Medium. Und dann sagt er auch so Sachen mitten in der Sendung wie DRK. Und du musst dich wirklich konzentrieren. Habe ich noch nie gesagt. Was meint dieser Aslak jetzt gerade? Weil er irgendeinen Gedankengang hat, an dessen Ende DRK steht. Und manchmal mache ich den Fehler und sage das dann in der Sendung auch. Und die Gäste gucken mich an, als wäre ich von einem anderen Planeten. Und dann denke ich, das machst du absichtlich. Oder? Ich habe diesen Job, das Ohr zu machen, wie man in der Branche sagt, gelernt bei Heiner Bremer, der Mount Rushmore-Figur der RTL-Nachrichten. Und der kam aus der Knochenmühle RTL aktuell, wo der abends das Nachtjournal präsentierte und wo damals der Chefredakteur Hans Mahr, ein Österreicher mit brutalster Durchsetzungsfähigkeit, aus dem Nichts in der Regie erschien, auf die Ohrtaste drückte und irgendwas in die Sendung brüllte, was dann aber auch sofort zu sagen war, sonst Job morgen früh weg. Und aus dieser Knochenmühle kam Heiner Bremer, was ich nicht wusste. Und wir begrüßten also bei seinem Wechsel von RTL zu NTV Heiner Bremer bei uns und hatten eben eine Gesprächssendung, zwei Gäste, das Duell arrangiert. Und er wollte gerne ein Ohr und wir sagten, ja, das ist ja gut, dann können wir sagen, noch 30, noch 20, noch 10 Minuten. Und Bremer bat mich in der ersten Sendung das Ohr zu machen und ich machte das, so hatte keine Ahnung, wie das geht. Und er ließ einen Gesprächsgast sehr, sehr lange reden und der sehr, sehr wenig sagte. Und ich drückte die Ohrtaste und dachte, Mensch, was für ein Scheiß redet der denn da gerade? Worauf sich simultan eine Sekunde später Heiner Bremers Mund auftat und die Worte, was für ein Scheiß reden Sie da gerade? Und ich, nie wieder fasse ich diese Taste an. Go fuck yourself, San Diego. Ich musste die Taste wieder reindrücken und sagen, könnten viele sagen, die ihre guten Argumente nicht verstanden haben. Und Heiner Bremer, könnten jetzt viele sagen, die ihre guten... Aber von daher kam ich schon ein bisschen austrainiert, zu der Ehre, Serdar zu unterstützen. Aber es gibt noch etwas, einen besonderen Clou an dieser Einrichtung, die wir da erfunden haben. Es ist anders als bei Heiner Bremer, der ja nur das Ohr hat, bei uns so, dass wir Friedrich auch im Studio haben. Das heißt, es gibt zwei Varianten von Friedrich. Erstmal die, die mit mir spricht, also die in Anführungsstrichen ernsthafte des Produzenten und dann die gefakte, die Rolle, die den Regisseur spielt im Studio. Und ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Wir hatten in der Sendung zu Weihnachten Leslie Mandoki zu Gast. Und die Zuschauer... Wollen wir das mal eben testen? Genghistan. Genau. Ja, pass auf, jetzt behalt das, jetzt kommt die Pointe. Also es ist erstmal so, wir setzen die Gäste immer zusammen, es sind vier Plätze, einer bleibt leer. Auch um durch das Setting zu zeigen, irgendwas stimmt in dieser Talkrunde nicht, was viele Gäste erstmal nicht kapieren. Sie kapieren es auch nicht, wenn Serdar aufsteht, den Platz wechselt und meinetwegen zu Brandner sagt, ey, moderier weiter. Genau, so, das ist das eine. Und dann ist es so, wir laden immer einen Politiker ein, einen Wissenschaftler oder Journalisten, der Erkläronkel ist und einen Promi, aber am besten so einen absoluten Z-Promi. Ja, weil der wenn halt du das die jetzt hier sagst, dann ist es auch schwierig, die Leute noch zu kriegen. Oder meinst egal, du, das sind auch die Leute damit. Wie Stefan Brandner, die nee, kommen? Nee, es gibt Z-Promis, die kommen trotzdem noch. Baumarkteröffnung. Apropos Leslie Mandoki, erzähle ich es zu lang, ich kann es auch abkürzen. Ich finde es geil. So, und wir hatten zum Beispiel, wie hieß der, Frederik von Anhalt Frederik da. Von Anhalt, Ralf Möller. Wir hatten die Glücksfee, Marin Gilzer da, also wirklich die High-Quality-Gäste, die man im Fernsehen ich haben kann. Wir nähern uns da dem Level von NTV an, Schritt für Schritt. Jedenfalls, Leslie Mandoki hat dann Dimi, unser Redaktionsleiter, gesagt, könnte ein Gast sein. Wir haben natürlich gesagt, Leslie Mandoki ist der coolste Shit. Leslie Mandoki selbst weiß aber nicht, dass er ein Z-Promi ist. Der denkt, er ist ein A1-Promi. Und deswegen hat er durch sein Management ausrichten lassen, er käme nur, wenn wir einen 7 Minuten langen Huldigungsfilm über seine Karriere zeigen würden in der Sendung, die 35 Minuten netto dauert. Den er selbst produziert hat oder ich weiß, war das noch eine Aufgabe? Den Film kriegt jeder. Jeder, der Leslie Mandoki einlädt, kriegt erstmal vom Management die Antwort, ja, Herr Mandoki kommt, wenn auch seine Person angemessen vorgestellt wird. Dann kommt ein Film, wo lauter Musikgrößen, Mark Knopfler und Frag mich nicht, wer sagen, ah, Leslie, ja, kenne ich auch. Was erzählen soll, dass er mit den ganz großen des internationalen Musikgeschäfts auf Du und Du ist. Wir haben daraufhin gesagt, okay, unsere Sendung ist 40 Minuten minus Begrüßung, minus Abspann, also 7 Minuten Matz zu dem eigentlichen Thema. Herr Mandoki hat Wahlkampfhymnen für die CDU, besonders für Frau Merkel geschrieben. Da jetzt mal 7 Minuten, das können wir leider nicht machen und waren sicher, er sagt ab. Worauf das Management antwortete, dann kommt er trotzdem. Ja. So, jetzt ist alles gut gelaufen. Wir haben uns gefreut. Die Sendung war angesetzt. Ich glaube, gefühlt 5 Minuten vor der Sendung kam eine E-Mail von seinem Management. Alles okay, aber wir dürfen partout in der Sendung Genghis Khan nicht erwähnen. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Und ich dachte, was mache ich jetzt? Ich habe 2 Möglichkeiten. Sage ich das Serdar? Ich sage Serdar nicht. Und dann ist genau, wie du eben reagiert hast, das Erste, was er sagen würde, ist, ey, man kennt ihn noch. Oder ich sage Serdar. Und stell den Zähler an, wie oft das sagt. Jedenfalls ging die Sendung schon damit los, dass ich gesagt habe, bei mir heute zu Gast Genghis Nein, Leslie Mandoki. Und sein Gesicht verzog sich und wir haben nachher wirklich überlegt, ob wir in der Postproduktion nicht so einen Genghis Khan-Zähler reinbauen. Also ich habe es gefühlt 50 Mal gesagt. Ja, du warst auch sehr kreativ, weil bei irgendeiner knallpolitischen Frage, ja, das ist ja eine der interessantesten Entwicklungen seit Genghis Khan. Also es war wirklich, immer in jedem Satz Genghis Khan. Und er saß da mit so einem ganz grimmigen Gesicht und die Situation drohte zu eskalieren. Und dann passierte Folgendes, ich habe eine absolut absurde Frage gestellt, habe gesagt, Leslie, hast du das Gefühl, dass sich die Diskussionskultur in Deutschland verändert hat seit den Zeiten von Genghis Khan? Dann habe ich so ein bisschen gelacht und dann hat Friedrich gesagt, also der Regie Friedrich im Studio, der gespielt hat, gesagt, so, das reicht jetzt. Daraufhin hat Leslie Mandoki gedacht, er hätte die Sendung wirklich unterbrochen. Es würde nicht mehr gefilmt werden, ist total ausgerastet. Also das ist jetzt hört's auf. Und hat alles verraten, was im Hintergrund verhandelt wurde zu seinem Auftritt. Und wir saßen nur da und haben gesagt, mit dem gib uns den Fernsehpreis, wir haben ihn. Ne? War eine gute Quote. Die Quote war super, Fernsehpreis haben wir natürlich nicht bekommen. Aber nominiert für Grimme und für Fernsehpreis. Doppelnominierung, ja. Sandwich. Mhm. Der Serda. In Dortmund wissen Sie noch, was der Grimme-Preis ist. Aber wissen die Dortmunder auch, wer den Grimme-Preis gewonnen hat dieses Jahr? Ich würde sagen, man liegt nie daneben, wenn man Jan Böhmermann sagt. Nein, Luke Mockridge. Und jetzt das Publikum, wer? Das ist der Sohn von Erich Schiller aus der Lindenstraße. War früher bei Genghis Khan. Du duzt sämtliche Gäste, also auch Brandner. Ist das, kommunizierst du denen das vorher oder geht die Sendung los und du duzt die einfach und fährst dann über die drüber weg? Also man mag es nicht glauben, die Sendung ist wirklich sehr genau durchdacht. Also das Umfeld der Sendung ist durchdacht, damit die Aktion in der Sendung selbst so frei wie möglich sein kann. Und eine Sache ist eben tatsächlich das Duzen, da haben wir uns ziemlich früh drauf verständigt, damit da auch schon diese Distanz wegfällt und ich mich auch freier fühlen kann, die Leute auf einer ganz anderen Ebene anzufassen. Das ist, wenn du die Leute duzt, ist das so. Eine andere Sache ist zum Beispiel auch die Sitzordnung, die wir variabel halten wollen. Manchmal setze ich mich auf den leeren Stuhl, manchmal setzt sich jemand anderes dahin. Also es gibt viele Faktoren, die in der Sendung darauf angelegt sind, dass die Gäste in einer permanenten Situation der Verunsicherung sind. Ich kann noch eine kleine Anekdote erzählen, wenn wir Zeit haben. Wir hatten ein Highlight wirklich. Sandra Maischberger, Nikolaus Blome von der Bild und Dieter Dehm von der Linkspartei da. Und auch da war es wieder so, dass Dieter Dehm zur Bedingung gemacht hat, dass er in der Sendung ein Brecht-Gedicht vorlesen darf. In voller Länge. In voller Länge. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen den das vorlesen. Aber was sie ihm nicht sagen ist, wir simulieren einen Stromausfall. Und dann fängt er wirklich in der Sendung an, dieses Gedicht zu lesen. Es knistert, die Lampen gehen aus. Ich sag Friedrich, was ist los? Friedrich sagt, du, ich weiß es nicht, ich glaube, wir haben Stromausfall. Und zufälligerweise habe ich eine Taschenlampe auf meinem Tisch. Gehe nach vorne und moderiere mit Taschenlampe weiter. Dann geht das normale Arbeitslicht an. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, das Arbeitslicht macht Menschen noch hässlicher, sagen wir mal. Und das hat Sandra Maischberger sofort geahnt und ist aus dem Studio gestürmt. Und ich mit ihr hinterher habe gesagt, Sandra, komm wieder. Und dann ging die Sendung weiter und Nikolaus Blome hat komplett die Fassung verloren und hat wirklich harte Sachen gesagt. Wie zum Beispiel, es ging um die Bild-Zeitung und den Einfluss und die Macht, den die Bild-Zeitung ausübt. Und da haben wir nach Christian Wulff gefragt und hat er gesagt, Christian Wulff war einfach der falsche Bundespräsident. Und wir haben nur gedacht, yes, yes. Und Maischberger guckt ihn an und dann ging Maischberger auch auf ihn los. Und das sind so Highlights, wo du merkst, diese Verunsicherung im Setting der Sendung führt dazu, dass die Leute auch nicht mehr konditioniert agieren, sondern sonst die ganze Zeit freischwebend sind. Und das ist ziemlich geil. Du hast mal gesagt, worum ich dich beneide, ich bin ein Deutscher ohne Nazi-Vergangenheit. Hättest du gern die Nazi-Vergangenheit oder wärst du gern Deutscher ohne? Nee, ich finde es so frei aufspielen zu können gut und überlege immer, wenn dir so grandiose Kunststücke gelingen wie das, was wir eben gesehen haben, ob das damit zu tun hat. Weil das auch der Reflex von Lukas, ich hätte auch keinen Bock, so einen zu duzen und damit in eine Nähe mich zu begeben, die für mich als Deutscher mit Nazi-Vergangenheit, also jedenfalls was meine Ahnengalerie angeht, irgendwie schwer auszuhalten ist. Du kannst das aushalten. Ja, aber das hat mit was anderem zu tun. Ich habe ja, nachdem ich angefangen habe, da muss ich ausholen. Ich habe immer Angst, dass wir nicht so viel Zeit haben. Es ist total geil, dass du da bist. Liegt nur am Publikum. Wenn die rausgehen, war es zu lang, aber ansonsten bis dahin war es schön. Also ich fasse es mal zusammen. Ich versuche es im Schnelldurchlauf. Der markanteste Punkt in meiner bisherigen Arbeit in den 35 Jahren, die ich sie jetzt mache, war die Lesung aus Mein Kampf. Und die Auseinandersetzung mit nationalsozialistischer Ideologie. in der Variante, wie ich es gemacht habe. Das war keine wissenschaftliche, sondern eine künstlerische Auseinandersetzung. Nach Mein Kampf, das war sehr erfolgreich, kam die Frage danach auf, einen anderen Text zu lesen, der aber nicht so vorbelastet ist, beziehungsweise durch das Verbot so mystifiziert werden kann, wie es Mein Kampf war. Ich habe die Sportpalastrede dann vorgelesen von Josef Goebbels, die auch ebenfalls gänzlich unbekannt ist, aber man kann sie kaufen und man kann sie erwerben. Die Frage war also, warum lesen das die Leute trotzdem nicht? Während sie bei Mein Kampf sagen, wir durften es ja nicht lesen. Danach kam die Lesung aus einem der nächsten großen Propagandawerke, nämlich der Bild-Zeitung, mit der ich aufzeigen wollte, dass Propaganda, Meinungsmache, Beeinflussung auch heute in der Jetztzeit funktioniert und dass die Menschen ähnlich darauf reagieren wie damals. Und irgendwann kam mein Programm der Hassprediger, in dem ich versucht habe, unabhängig von Text Vorgaben selber Demagogie auf der Bühne herzustellen. So, das war jetzt die Einleitung. Jetzt kommt der Mittelteil. Das bedeutete, dass ich vor allem keine Empfindlichkeit mehr haben durfte im Austeilen. Also ich durfte nicht meine eigene Position mischen in das, was ich sage, sondern ich musste unabhängig von der Reaktion und der Rezeption des Publikums sagen, was vielleicht nicht gesagt werden darf. Und seit dieser Zeit lebe ich eigentlich mit einer permanenten Bedrohung oder Angriffen von Leuten, die sich angesprochen fühlen. Und genau das ist das Ziel meiner Arbeit, nämlich das auch zu provozieren. Denn es deckt vor allem eins auf, dass Leute dann, wenn sie sich angesprochen fühlen, protestieren, aber nie dann protestieren, wenn jemand anderes angesprochen wird. Das wäre, also, wenn ich da kurz dazwischen darf? Nein, aber egal. Dieser... Du hast doch schon 2 Stunden gelabert. Ja. Nein, erzähl. Nämlich dieses sich angesprochen fühlen und erst dann aufstehen. Den Eindruck hatte ich, als bei Bernd Stelter diese Frau mit dem Doppelnamen aufgestanden ist, als Bernd Stelter Witze über Doppelnamen gemacht hat. Nee, das ist ein komplett anderes Ding. Sorry, bitte nicht Bernd Stelter sagen, da kriege ich schlechte Laune. Genau dieses Ding nämlich... Ich will aber auf seine Frage antworten. Das ist ja die war noch nicht fertig, die Antwort. Ja, du kannst doch 2. Nee, das kann ich nicht behalten, aber stell die gleich nochmal, die ist gut, die Frage, die klang intelligent. Das Motto des Hasspredigers war also, weg von der Opferrolle des Türken, weg von diesem zugewiesenen Genre, Türke darf nur Türke sein und Minderheitenkabarett machen, sondern selbstbewusst Täter sein und auch einfordern, Täter zu sein, ohne Angst vor der Konsequenz. Und deswegen ist genau das passiert. Also Leute haben sich angesprochen gefühlt, egal ob das jetzt Schwulenverbände waren oder Türken oder Kurden. Denn das Motto dieses Programms war ja, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Und wenn alle beleidigt werden, ist es gleichmäßig verteilt. So. Und jetzt kommt dieses Nazi-Ding. Deswegen habe ich auch da keine Empfindlichkeit mehr gehabt und habe gedacht, okay, ich muss auf der Bühne tatsächlich sehr selbstbewusst Dinge sagen können, die ich nicht meine und in Kauf nehmen, vielleicht sogar, dass sie missverstanden werden. Das mit Brandner war eine Gratwanderung. Leute haben mich dafür angegriffen. Warum lädst du den ein? Warum machst du das überhaupt? Aber es ist Teil meiner... Das ist natürlich immer der Klassiker. Du bietest es am Podium. Du bist ja letztlich neben der inhaltlichen Auseinandersetzung kumpelhaft freundlich mit ihm. Also der war das freundlich? Fand ich gar nicht. Ihr macht miteinander Pointen. Er sieht dabei für meine Wahrnehmung schlechter aus, aber du weißt aus den Kommentaren, dass die harten Brandner-Fans, der könnte sich da auch ausziehen und Meerschweinchen foltern, würden die immer noch sagen, der hat recht. Naja, also in dieser Ambivalenz bist du ja und du bist mutig da drin, so nah an den Rand zu gehen, mit ihm zu kumpeln, wie du es auch mit Poggenburg getan hast, wie du es mit anderen AfD-Vertretern getan hast, wo der klassische biodeutsche Journalist für meinen Eindruck sich immer erstmal beim Publikum entschuldigt, dass er überhaupt das Interview führt und extra hart reingeht. Hier, glaube ich, entsteht, deswegen finde ich deine Methode ja klasse, entsteht weniger dieser Mitleidsbonus, wenn du auf die Kumpelebene gehst. Nee, du musst eine Stufe weiterdenken. Es geht nicht um den Akt an sich, Es geht nicht um den Akt an sich, der stattfindet unter einer bestimmten moralischen, politischen, ethischen Voraussetzung, dass ich etwas zu erfüllen habe, sondern es geht um den Effekt, den das erzielt. Und guck mal bitte bei YouTube, das sind, ich glaube, mehr Likes als unter jedem anderen Video, das wir haben. 4.500 finden es gut, aber auch 3.900 finden es schlecht. Und wenn du dann die Kommentare liest, dann weißt du, okay, das Ding hat voll funktioniert, weil die Leute so angefixt sind emotional, dass sie wirklich auf der untersten Ebene versuchen, mich zu beschimpfen. Und ich finde, das ist mein Job als Künstler oder als journalistisch arbeitender Künstler in dem Moment, diese Tür zu öffnen und den anderen Leuten zu sagen, wollt ihr wissen, wie die AfD-Leute drauf sind? Dann lest euch die Kommentare durch. So, entschuldige, ich habe es eben ein bisschen... Nee, das ist sich angesprochen fühlen und du hast ja gerade schon gesagt, du vertrittst die Position, dass jede Minderheit ein Recht darauf hat, beleidigt zu werden. Ist das jetzt deine echte Überzeugung oder ist das die Überzeugung, die du hast im Programm und für den Effekt? Nein, es war meine Überzeugung und es hat sich geändert. Also ich bin ja keine Statue, die in Stein gemeißelt ist und das bleibt, was sie vor 10 Jahren war. Als ich das vor 10 Jahren gemacht habe, war meine Arbeit in Deutschland an einem ganz anderen Punkt, als sie es heute ist. Und da war das neu, dass ein Typ auf die Bühne geht im Quatsch Comedy Club und erstmal alle Leute beleidigt. Und alle sind fast tot umgefallen, haben gesagt, was ist denn das? Bülent Ceylan kommt auf die Bühne und spricht nur über sein Leben. Kaya Jana spricht nur über seine Türkengeschichten. Und da kommt plötzlich ein Türke und sagt Heil Hitler. Das war neu, das war gut, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo alle anderen angefangen haben, das auch zu machen. Und mittlerweile ist es so inflationär, dass Comedians auf die Bühne gehen und erstmal alle beleidigen, dass ich wieder auf dem anderen Weg bin. Also ich finde, es ist viel spannender im Moment, auf der Bühne lieb zu sein. Oder ich habe jetzt, demnächst kommt mein neues Album raus, das ist ein Album, ein Musikalbum nur mit Liebesliedern. Weil ich finde, es ist meine Aufgabe als Künstler auch ständig zu überprüfen, ob das, was ich tue, eine Gewohnheit ist oder ob es mich herausfordert und ob es Leidenschaft geblieben ist. Ist das nur die künstlerische Überlegung oder denkst du auch, die gesamtgesellschaftliche Situation und auch im Internet und sowas, hat sich das so verändert, dass Hass so überall da ist, dass du im Prinzip da ja mit irgendeiner Bühnennummer überhaupt nicht mehr drüber kommst, sondern dann auch sagst, okay, da ist jetzt so viel Hass draußen, dann nehme ich das vielleicht auch mal wieder zurück. Also ich muss euch auch was sagen. Ich habe ja euch jetzt ein bisschen zugehört. Und ihr macht euch zu viele Gedanken über unwichtige Dinge. Das ist, Leute, das ist ganz ehrlich. Und, aber sonst würden wir diesen Podcast nicht vollkriegen. Ja, aber Podcast kann auch anders sein. Es ist ja gut, was ihr macht. Ich will das nur als Antwort auf deine Frage sagen. Was meinst du mit gesellschaftliche, politische Situation? Ändert sich heutzutage so schnell, dass über Dinge gesprochen wird, die wir wichtig finden, dass ich kein Vertrauen mehr in das Morgen habe. Und es ändert sich auch die Art und Weise, wie wir drüber sprechen. Ich versuche in meiner politischen Haltung bestimmte Grundelemente zu wahren und trotzdem flexibel zu bleiben. Deswegen rede ich auch mit Brandner und mit jedem anderen, der in meine Sendung kommt. Aber ich lasse mich nicht beeinflussen durch die unmittelbare Dynamik dieser alltäglichen Diskussionen. Weil die sind sehr vergänglich und die sind zum Teil auch sehr tendenziös, weil du nie weißt, warum kommt diese Diskussion jetzt. Ich kann euch ein Beispiel geben. Habe ich heute drüber nachgedacht, als ich im Stau stand. Die Grünen sind im Moment Volkspartei. Ne? Und alle feiern die Grünen ab. Noch vor 3 Jahren haben die den Veggie Day gefordert. Und da haben die Leute gesagt, ey, wenn die Grünen an die Macht kommen, dann sterbe ich. Wissen die Leute, was passiert, wenn die Grünen an die Macht kommen? Ja, die Grünen haben in den Jamaika-Verhandlungen das Klimaziel 2020 aufgegeben, den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor zu 2030 und den Ausstieg aus der Kohleindustrie zu 2030 aufgegeben und beten jeden Tag zum heiligen Lindner. Dankeschön, weil sie wären jetzt schon schön entzaubert. Also ja. Sie sind der Scheinriese Turtur. Je näher die Realität kommt, desto kleiner werden die. Ja. Und da dürfen wir alle bei zugucken. Und das ist eben das, was mich so ein bisschen skeptisch sein lässt, ohne dass ich dabei unpolitisch bin. Natürlich habe ich eine klare Haltung. Aber meine Aufgabe oder meine Leidenschaft, meine Perspektive auf die Dinge ist anders. Also ich versuche vor allem gerade in so Affektdebatten, wenn sehr schnell sehr viel gesagt wird, erstmal abzuwarten, bis sich in mir etwas entwickelt, also auch eine Meinung entwickelt. Ich muss nicht sofort zu allem irgendwas sagen und auf den Zug aufspringen, damit ich irgendeine Bedeutung gewinne, sondern es kann für mich auch mal stattfinden ohne mich. Und da gibt's solche Sachen, wie gerade der Hype um die Grünen, Fridays for Future, die Proteste gegen den Hambacher Forst, wo Leute gegen die Rodung des Hambacher Forsts protestieren und dann aber auf dem Laptop oder auf dem iPad twittern, dass sie es scheiße finden. Wo lädst du denn das iPad? An der Steckdose. Wo kommt der Strom her? Von RWE. Wer holst denn den Wald ab? Ne? Also da denke ich, ey, warte erstmal, bis du den Gedanken hast und ihn äußerst. Und das dauert meistens länger als die Debatten. Wir merken das ganz häufig, wenn wir diese Listen hier machen mit unseren Themen. Ich schreibe halt immer mit, was irgendwie Sache ist und sowas, also was gerade durch die Medien geistert und sowas. Und dann stehen plötzlich so Sachen auf diesem Zettel wie Balsen-Zwangsarbeiter. Und du weißt 4 Wochen später schon nicht mehr, worum es ging. Ja. Und Wir haben jetzt auch absichtlich nicht drüber gesprochen, weil ich auch schon nicht mehr gewusst hätte, worum es geht. Ja, oder Madonna. Ich meine, was ist an... Madonna konnte schon vor 30 Jahren nicht singen. Madonna ist entdeckt worden von Nile Rodgers. Das ist der Gitarrist von Chic gewesen. Und die hat ein Video gemacht auf den Kanälen von Venedig und gesungen I'm a Virgin. Und vorher hatte sie sich erfolglos als Nacktmodel beworben. Madonna war nie eine Sängerin, sondern Madonna war immer ein Kunstprodukt. Und wenn man jetzt im Jahr 2019 darauf kommt, dass Madonna nicht singen kann, dann hat man wirklich eine Entwicklung verpasst. Nämlich eine, die es gar nicht gab. Das ist richtig. Was mich aber auch bei den Reaktionen auf Madonna gestört hat, ist irgendwie dann die Leute, die gesagt haben, ja, aber sie konnte ja eh nie singen und das ist Absicht und sie wollte das so. Weil da zwei Punkte. Zum einen ist sie bei einem Sängerwettstreit aufgetreten, wo halt alle live singen mussten, wo sie den Fokus von den Teilnehmern weggenommen hat, um dann selber halt schlecht live zu singen. Und das andere, wenn Madonna wirklich gesagt hätte, okay, ich gehe dahin, ich singe irgendwas, egal wie, ist scheißegal, nehmt ihr mal, so wie das manche Leute dann im Feuilleton geschrieben haben, sie ist Madonna und wenn sie schlecht singen will, dann singt sie halt schlecht. Warum bearbeitet sie dann hinterher ihr Video nach? Ich glaube, ihr macht euch echt zu viel Gedanken über Sachen, die nicht so wichtig sind. trifft es zu, dass du in deiner niederrheinischen Heimat als mit den dortigen Gebräuchen von Schützenfest bis Karneval noch nicht ganz vertrauter, sehr kleiner Mensch gedacht hast, Karneval verkleiden sich alle, ich gehe mal als Adolf Hitler? Achso, ich wollte eine andere Geschichte erzählen. Trifft es zu? Ja, das stimmt, ja. Wie alt warst du da? 13, 14. Wie verkleidet sich ein 13-Jähriger als Adolf Hitler? Ich hab mir das gebastelt einfach. Bastel dir den Hitler. Das ist Prinz Harry. Na, ich muss dazu erzählen, ich hatte einen Freund, der Martin hieß und Martin war ein begnadeter Hitler-Imitator. Und wir haben damals immer Kassetten aufgenommen und Radiosendungen gefaked und Hitler war immer der einzige Anrufer. Und dafür ist Martin zur Telefonzelle um die Ecke gegangen. Und weil er sich selbst in Stimmung bringen wollte, hat er sich dann so eine Hitler-Mütze aufgezogen. Da hat er gesagt, ja, hier ist Hitler! Und das fanden wir mega lustig. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen damit mal auf die Straße. Und sind dann durch die Stadt gezogen in dieser Montur und haben Hitler gemacht. Kerstin Munchu, vielen Dank, dass du heute Abend hier hingegangen bist. Hast du noch eine saukritische Frage oder auch eine empathische Frage? Ich hätte eine lange Antwort drauf. Ja, das ist die Gefahr. Deswegen frage ich es mal eher so behutsam. Hat Friedrich dir vorher Bescheid gesagt, was dich hier erwartet? Nee, wir beide haben uns ja eben gerade in der Umkleide erst kennengelernt. Ich weiß von euch. In der Umkleide, also er kam als Hitler und sieht jetzt so aus. Aber warum soll ich das wissen? Ich habe ja keine Angst. Doch, ich sollte dir vorher sagen, und das tue ich jetzt, weil jetzt ist gerade vorher, ja. Dass wir gegen Ende der Show, gegen Ende dieses traditionsreichen Podcasts, auch in seiner 31. Ausgabe heute Abend, etwas loben. Oh Gott. Es war nicht alles schlecht. Friedrich, was war für dich nicht schlecht? Also, dass es heute auf der Autobahn irgendwo zwischen Verden und Münster eine Vollsperrung gab und Serdar und sein Navigationsgerät trotzdem die Mühe auf sich genommen haben, einen Weg gefunden haben, um während des ersten Aktes völlig geräuschlos, zu spät, aber doch rechtzeitig hier reinzukommen und heute Abend da zu sein. Sie kennen ihn aus der NTV-Sendung Sum und Schuh, aus seinen vielen Bühnenprogrammen, aus seinen Platten, CDs, Alben, neues Bühnenprogramm nächstes Jahr, aber praktisch schon ausverkauft, machen sich keine Flausen. Sie kennen ihn auch von seinem Tennishandbuch, ich glaube, das kennen die meisten, von seinen Auftritten in der Heute-Show und heute kennen Sie ihn wirklich als einen fabelhaften Kollegen und wunderbaren, warmherzigen Menschen. Danke, dass du da bist, lieber Serdar. Danke. Hast du auch was du hervorheben möchtest, was dir in letzter Zeit begegnet ist? Es kann alles sein, ich nehme gern popkulturelle Dinge, aber es kann auch irgendwie eine Begegnung in der Wirklichkeit gewesen sein mit Menschen. Wir haben bald den Kirchentag. Ich verstehe die Rubrik nicht. Also muss ich jetzt irgendwas machen, damit ihr eine Rubrik füllen könnt? Ach so, einen Tipp geben? Ja. Ach so, okay. Alles mitnehmen, was man kann. Also saufen, so trauen, ist er auch heute Abend hierher gekommen. Fernsehen, Küppersbusch. Alles mitnehmen ist die Devise. Das Leben ist zu kurz, das ist um sich mit Gedanke. Dummen Leuten zu umgeben. Ich habe, wie so häufig, zwei Tipps mitgebracht. Das eine ist eine, ich weiß gar nicht, ob es jetzt als neue Fernsehsendung geplant ist, auf YouTube jedenfalls. Es gibt eine Ausgabe davon. Die Sendung heißt Under a Rock with Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh kennt ihr vielleicht aus der Serie One Mississippi, die ich in diesem Podcast schon mal empfohlen habe. Sie ist eine amerikanische Komikerin. Und das Erfolgsgeheimnis oder das Konzept hinter dieser Talkshow ist, Thich Nhat Hanh bekommt einen Gast vorgesetzt, weiß aber nicht, wer das ist. Also weil sie einfach popkulturell so gar keine Ahnung hat, kommt da ein Gast hin, sie sieht den, sie redet mit dem, aber sie weiß halt nicht, wer das ist und muss erraten, wie der heißt. Der hat da so Tipps dabei, sie muss erraten, warum der berühmt ist. Sie bekommt so ein paar Tipps auf so einem Zettel geschrieben. Kennst du Jürgen von der Lippe? Ja. Okay. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber um einen prominenten Gast irgendwie zu befragen, ist das eigentlich das Konzept, auf das wir immer gewartet haben. Das Problem ist natürlich, wo bekommt man in Deutschland jemanden her, der niemanden kennt? Oliver Pocher. Okay, das ist der eine Tipp. Der andere Tipp ist, ich möchte das Handyspiel SimCity empfehlen. Ich habe früher immer auf dem Computer SimCity 2000 gespielt. Da kann man so Städte bauen und dann muss man die Wohngebiete mit Wasser versorgen und mit Strom und sowas alles. Und ich habe mir das letzte Woche aufs iPhone geladen. Ich habe die ersten zwei Tage komplett durchgespielt, einfach nur, nichts anderes mehr gemacht. Und muss auch zwischendurch immer mal wieder aufs Handy gucken, was die Stadt so macht. Gestern stand, der Krieg hat begonnen und ich dachte kurz, es wären jetzt die Eilnachrichten von Spiegel Online oder sowas. Es war aber nur irgendwie, meine Stadt ist in irgendwelchen Auseinandersetzungen mit irgendeiner anderen Stadt. Also ich habe seit Jahren das erste Mal wieder irgendwie Computerspiele gespielt, SimCity. Danke für die Tipps, das sind sehr gute Tipps, die werde ich auf jeden Fall... Lädst du dir direkt runter, ne? Ja, SimCity und wie hieß die Comedian, habe ich vergessen. Thich Nhat Hanh. Super Tipps, mega. Ja, doch. Dann nimmst du von heute Abend auch wieder was mit. Du bist die Tage wieder in Dortmund zum Kirchentag? Donnerstag. Geil. Bin ich mit Barack Obama und Angela Merkel? Nee. Es sollen auch alle Bundespräsidenten kommen. Ich weiß. Also Barack Obama ist da, ich auch und Merkel auch. Ja, und vielleicht also treffen wir uns. Bundespräsidenten gibst du dich schon nicht mehr ab, ne? Also alle lebenden Bundespräsidenten sollen kommen. Ja, Gauck habe ich ja, Gauck hast du ja, weißt du, ne? Da war ich ja eingeladen, hat gesagt, wir gehen tanzen, die Weiber, die, nee, bring's nicht. Wenn ich sein Interview richtig gelesen habe, kommt Gauck in deiner alten Hitler-Uniform. Hoffentlich. Also am Donnerstag wieder in der Stadt Serdar Somuncu. Lukas. Danke. Vielen Dank auch. Wir haben noch Credits. Bedanken uns bei Peter Urban, unserer Station-ID. Wir bedanken uns bei Thomas Heinzer, der uns den schönen Vorspann gefilmt hat. Absolut. Wir sind zu hören bei irgendwo. Wir bedanken uns beim Fletch Spitzel. Ja, unbedingt. Bei Marco, unserem großartigen technischen Direktor. Neue Termine können wir noch nicht sagen. Im Herbst hier. Ja. Also folgen Sie uns auf allen Kanälen. Wir haben einen Twitter-Account, der heißt Lucky und Fred. Wir haben einen Facebook-Account, der heißt Lucky und Fred. Es gibt eine Website, auf der noch nicht sehr viel ist, aber sie heißt luckyundfred.de. Und da können Sie dann irgendwie erfahren, wo es weitergeht. Also hier geht es weiter, aber für wann und sowas. Und das können Sie genau, wir werden das jetzt zusammenschneiden, was Sie heute Abend Tolles geleistet haben. Danke dafür, das hat echt Spaß gemacht mit Ihnen. Und dann können Sie es bei Soundcloud hören, wie auch die anderen 30 Folgen. Und falls es bis zum nächsten Ereignis hier im Flatspitzel zu einer Studiofolge rar und gesucht kommt, laden wir die da auch hin. Genau. Und sonst überall Apple Podcasts, Spotify, überall, wo Sie Podcasts hören können, können Sie uns auch hören. Lucky und Fred. Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.